Hallo, jo, Freitag, der 11.9. ist jetzt, wo ich hier gerade aufnehme, und es ist schon sagenhafte 20 nach 1, also 13:20 Uhr. Jo, der Tag ist jetzt nicht ganz so smart gestartet heute Morgen. Da musste ich mal erst noch eine Einstellung finden. Aber ja, das scheint jetzt gelungen zu sein. Und da habe ich gedacht, verschiebe ich die Aufnahme einfach mal auf heute Mittag. Gut, ja, wie ist die letzte Woche dann zu Ende gegangen? Sehr positiv. Also wirklich schön. Am Samstag habe ich für sagenhafte 30 € ein Harman Kardon Kassettendeck und ein Harman Kardon CD-Player käuflich erworben. Also nicht Stück, sondern beide zusammen. Und so hatte ich ein bisschen schön was zu basteln, um diese beiden Gerätschaften wieder in Funktion zu bringen. Sowas macht mir viel Spaß. Das kann ich auch hier und da, also ich kann nicht alles, bin jetzt nicht der Wahnsinns-Elektroniker, aber so elektromechanische Sachen. Und vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit, die schaffe ich dann auch. Und ja, so ist das tatsächlich ganz gut gelungen. Jedenfalls spielt der CD-Spieler wieder CDs ab und startet auch ab und an. Das ist noch so ein kleines Manko, der, wenn er länger nicht an ist oder auch vom Stromnetz getrennt, dann reagiert der Standby-Schalter nicht. Ich denke mal, ich hatte erst gedacht, das ist eine Verschmutzung und habe das gereinigt. Aber das Reinigen hat nichts gebracht. Und so der Workaround ist jetzt auf jede Taste drücken und irgendwann geht das Ding an. Ganz interessant. Vielleicht ist das sogar ein Softwarefehler. Keine Ahnung. Ja, Kassettendeck, das übliche, Tonköpfe gereinigt, entmagnetisiert und schon spielt das wieder. Das ist ja auch hoch, also qualitativ hochwertiges Zeug. Harman und Kardon. Und, oder war es zumindest in den 90ern, so aus dem Dreh sind die 91 oder sowas, irgendwas. 92, keine Ahnung, oder 98, aber müsste ich nochmal hinten drauf gucken. Naja, gut, das Kassettendeck könnte noch den ein oder anderen neuen Gummiriemen gebrauchen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Da ist so eine Schublade dran, wie beim CD-Player, wo man die Kassette einlegt und dann fährt die Schublade auf, man legt die Kassette ein und dann fährt die zu und dann kann man die Kassette abspielen. Ich finde sowas einfach witzig. Deswegen kann ich auch da die Finger nicht von lassen. Ja, so das war das im Großen und Ganzen das am Samstag und ja, der Sonntag stand ganz im Zeichen des Backhaus-Casts. Das geht ja dann schon los mit die Losfee zu motivieren, die Lose zu basteln, um das Wanderwaffeleisen auszulosen. Wer da jetzt nichts mit anfangen kann, kann gerne hier im Feed ja mal in die Backhaus-Cast-Folgen hören. Und genau, und dann treffen wir uns auf einem Server, auf dem TeamSpeak-Server. Und wir ist dann halt der Klaus und ich und unser Gast, also derjenige, der gerade das Wanderwaffeleisen hat. Viele von euch kennen die Story, brauche ich jetzt nicht so viel erzählen. Aber für mich war das das Highlight dieses letzten Wochenendes. Das war so gut und ich war so unglaublich fit, das war wirklich richtig schön. Ja, Montag kam ja wieder das volle Programm und der Montag, der war nicht ganz so einfach. Es ist also so, dass die Apotheke nicht, ja, ich weiß auch nicht, die hatten irgendein Problem, entweder die Mixturen zu machen oder die nur in die Onkologie zu bringen. Keine Ahnung, auf jeden Fall war da auf einmal ein Zeitversatz von fast 2 Stunden drinne und so habe ich da von 8:30 Uhr bis 15 Uhr rumgesessen. Das allein ist schon anstrengend. Ja, und plus dann die Chemie, wieder das volle Programm. Also das, ja, der Montag, der war, das ist ja nicht gut. Ja, das ist einfach anstrengend. Der Dienstag ging aber dann, da war ich so überhängig von der Begleitmedikation, da ging es mir richtig gut. Das ist natürlich alles Vortäuschen falscher Tatsachen. Aber immerhin hatte ich die Gelegenheit und konnte mal meine CD-Sammlung sichten noch einmal. Die habe ich halt hier verstaut, weil wir keinen Platz haben, wo wir die irgendwie im Regal oder so in den Schrank machen können. Daher ist die in einem so einem klassischen Flight Case, so eine Musikerkiste mit so Schlössern und ziemlich gut luftdicht sind da meine CDs in so einem Case drin im Keller. Ja, und das habe ich mal vorgekramt und wir haben mal geguckt, was haben wir denn da alles? Und meine Tochter war so lieb und hat mir da noch eine Liste gemacht, so dass ich jetzt auch auf einem Zettel Papier beziehungsweise in der Excel-Tabelle mal habe, über welche CDs verfüge ich eigentlich, welche fehlen mir noch, weil ich laufe jetzt Gefahr, wenn ich jetzt so mal bei Amazon schaue, dass ich mir CDs dann doppelt bestelle und das ist ja, das muss ja nicht sein. Also das war fast ein tagesfüllendes Programm. Also morgens kommt immer so ein bisschen dieses Gefrickelze, was ich hier mache. So sagt man hier im Oberbergischen Gefrickelze. Also keine Ahnung von Blumengießen über sonst was. Und dann irgendwann haben wir da mittags mit angefangen, genau. Und da musste ich echt mich beeilen, dass der unser Küchentisch wieder frei wurde fürs Mittagessen, fürs Abendessen. Ja, war auch ganz witzig. Ja, der Mittwoch ging dann auch noch so. Der plätscherte so vor sich hin. Da habe ich jetzt aktuell gar nicht mehr auf dem Schirm, was da Spannendes gewesen ist. Was die ganze Woche durch allerdings sehr schön und sehr spannend auch ist, ist dieser Türchenkalender von Mr. X. Wo wirklich so nette Beiträge sind, auch Freunde aus England oder die ich in England habe, haben da Sachen gepostet und ich bin da total begeistert von. Also das ist echt stark und ja, gibt einem die Möglichkeit auch mal wieder Kontakt aufzunehmen. Das ist richtig, richtig gut. Genau. Ja, und ja, seit Donnerstag, das ist halt so, wie ich mir schon gedacht habe, ne? Seit Donnerstag wird das dann wieder alles wird komplizierter. Mir ist es dann wieder öfters mal schlecht oder ich habe keine so richtige Kraft oder ja, wie soll man sagen, nicht so den Drive und ja, aber das war ja zu erwarten letzten Endes. Und die Sache ist jetzt halt die: Zum einen weiß ich, das wird wieder besser. Das hilft mir ja enorm. Und das andere ist, ich hatte ja jetzt mal schon mal 4 Wochen so ein bisschen zum mich drauf einrichten, was machst du denn jetzt nun mit dieser Situation und habe also so dann ja im Prinzip Rücksicht genommen, auch mit dem Essen und so einfach ein bisschen aufgepasst und ja, heute Morgen war halt der Start einfach schwierig, das ist dann so, ne? Also ich erzähle das mal so, dann ist es einem sowieso schon schlecht und dann kriegst du dann von der Chemo auch noch so einen blöden Geschmack im Mund, dann wird es einem nochmal schlecht. Und wenn du dann da drin verharrst, dann geht das nach hinten los. Also habe ich quasi mich mit, sag ich mal, wenig intellektuell anspruchsvollen Tätigkeiten beschäftigt, wie auf der einen Fahrt Unkraut verbrennen, Blumen gießen, Äpfel aufsammeln und dann Kaugummi kauenderweise hier durchs Haus zu staubsaugen. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Die Sache ist einfach die, dass ich wegkomme von mir und abgelenkt bin in der Tätigkeit. So. Und dann geht das auch einigermaßen, ja. Dann ist das nicht ganz so schlimm, ne? Wenn ich mich da jetzt so gar nichts, wenn ich dann gar nichts hätte, was ich tun könnte, das wäre echt doof. Kaugummi kauen hilft, Fisherman's Friends hilft, macht was mit dem Geschmack, dass der weggeht. Ich habe ganz tollen Tee vom Planet Kai bekommen. Der ist so super lecker. Das hilft auch enorm und ich bin so froh, dass ich den schmecken kann. Dafür nochmal lieben Dank, Kai. Und ja, so könnt ihr euch dann den Tag heute vorstellen. Und ich werde jetzt auch heute Nachmittag gucken, dass ich das so fortsetze. Dann heute Abend auch wieder wenig esse, den Tag über versuche ausreichend zu trinken. Und dann hoffe ich, dass dieser Freitag und auch das kommende Wochenende schon schön vernünftig fluppt. Jo, das wäre dann die Woche 1 gewesen, wieder mit dem vollen Programm. Und ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt in den nächsten 3 Wochen. Ja, sehen wir dann. Ich werde berichten. Und sage jetzt aber an der Stelle ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme, Anteilnahme und für eure Unterstützung, die ihr mir gebt. Und ja, ich freue mich, euch zu lesen, zu hören. Und na, vielleicht sehen wir uns ja auch gelegentlich mal wieder, wenn diese ganze Miste hier vorbei ist. Das wäre so im Moment mein Hauptwunsch. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt bis denne.